20. Kapitel. Silver als Parlamentär. Richtig. Zwei Männer standen dicht an der Umfählung. Einer von ihnen schwenkte ein weißes Tuch, der andere, kein geringerer als Silver selbst, stand ruhig neben ihm. Es war noch recht früh und es war der kälteste Morgen, den ich jemals im Freien verbracht habe. Eine Kälte, die mir durch Mark und Bein drang. Der Himmel droben war klar und wolkenlos, und die Wipfel der Bäume leuchteten rosig in der Sonne. Aber die Stelle, wo Silver mit seinem Begleiter stand, lag noch ganz im Schatten, und sie warteten knietief in einem dichten weißen Nebel, der während der Nacht vom Sumpf heraufgekrochen war. Die Kälte und dieser Nebel redeten eine deutliche Sprache. Sie bewiesen, dass diese Insel ein trübseliger Aufenthalt sein musste, offenbar ein feuchter, fieberausdünstender, ungesunder Ort. »Bleibt im Hause, Leute«, sagte der Kapitän. »Es ist 10 gegen 1 zu wetten, dass sie eine Hinterlist vorhaben.« Dann rief er die Piraten an. »Wer da? Steht oder wir schießen!« »Parlamentär«, rief Silver. Der Kapitän stand im Vorbau, deckte sich aber sorgfältig gegen einen Schuss aus dem Hinterhalt, falls ein solcher etwa beabsichtigt sein sollte. Er wandte sich zu uns und sagte, »Doktors, Wache zum Ausguck. Dr. Livesey, übernehmen Sie bitte die Nordseite, Jim die Ostseite, Gray die Westseite. Alle Musketen geladen. Fix, Leute, fix. Und passt sorgfältig auf.« Dann wandte er sich wieder zu den Meuterern und rief, »Und was wollt ihr mit eurem Parlamentär?« Dieses Mal antwortete der andere Mann. »Captain Silver, Herr, möchte an Bord kommen und über die Bedingungen verhandeln«, rief er. »Captain Silver? Kenne ich nicht. Wer ist das?« rief der Kapitän. Und wir konnten hören, wie er leise vor sich hin sagte. »Captain«, sagte er, »liebe Güte, das ist ja mal schnelle Beförderung.« Long John antwortete selber. »Ich, Herr, diese armen Jungens haben mich zu ihrem Captain gemacht, nachdem Sie, Herr, desertiert waren.« Er legte einen besonderen Ton auf das Wort »desertiert«. »Wir sind willens, uns mit Ihnen zu einigen, wenn wir zu vernünftigen Bedingungen kommen können und ohne Widerwärtigkeiten. Ich verlange weiter nichts als Ihr Wort, Captain Smollett, dass Sie mich heil und gesund aus diesem Pfahlwerk hier wieder rauslassen und dass ich eine Minute habe, bevor ein Gewehr abgefeuert wird.« »Mein Mann«, sagte Kapitän Smollett, »ich habe nicht das geringste Verlangen, mit euch zu reden. Wenn ihr mit mir zu reden wünscht, so könnt ihr kommen und damit fertig. Wenn es irgendeine Verräterei gibt, so wird die auf eurer Seite sein und der Herrgott mag ihm gnädig sein.« »Das genügt, Captain«, rief Long John fröhlich. »Ein Wort von Ihnen genügt. Ich weiß, was ein Gentleman ist. Darauf können Sie sich verlassen.« Wir konnten sehen, dass der Mann mit der weißen Flagge Silver zurückzuhalten versuchte. Das war auch nicht zu verwundern, denn des Kapitäns Antwort war sehr kavaliersmäßig gewesen. Aber Silver lachte ihn laut aus und klopfte ihm auf den Rücken, wie wenn es lächerlich gewesen wäre, sich irgendwie zu beunruhigen. Dann trat er an die Palisaden heran, schwang seine Krücke herüber und stieg mit großer Kraft und Gewandtheit über den Zaun, auf dessen anderer Seite er wohlbehalten ankam. Ich will gestehen, dass ich von den Vorgängen zu sehr in Anspruch genommen war, um hier als Schildwache auch nur das Geringste nützen zu können. Ich hatte meine Schießscharte an der Ostwand verlassen und war hinter den Kapitän gekrochen, der sich jetzt auf die Schwelle gesetzt hatte. Er stützte seinen Ellenbogen auf die Knie, seinen Kopf auf die Hände und sah auf die Quelle, die aus dem alten eisernen Kessel über den Sand sprudelte, und pfiff vor sich hin die Melodie »Kommt, Jungens und Deans«. Silver hatte eine harte Arbeit, den Abhang hinaufzukommen. Zwischen den dicken Baumstümpfen und in dem losen Sand des steilen Hügels war er mit seiner Krücke so hilflos wie ein steuerloses Schiff. Aber er quälte sich tapfer ab, ohne ein Wort zu sagen, und stand vor dem Kapitän, den er mit großem Anstand grüßte.